O bleibe, Herr, der Abend bricht herein. Bald ist es Nacht, so lass mich nicht allein. Wenn alles flieht, wenn jede Stütze bricht, du der verlassenen Hort, verlass mich nicht. Nicht einen Blick, ein flüchtig Wort erholt, bitt ich mein gütig, herzlich voll Geduld. Und wie dein Mund den Jüngern es verspricht, auf immer da, Herr, komm, verlass mich nicht. Komm als der Arzt, der unsere Krankheit heilt, als milder Freund, der allen Kummer teilt. Komm nicht gar schrecklich wie zum Weltgericht, nein, als Erlöser, komm, verlass mich nicht. Hab ich nur dich, so macht kein Feind mir bang. Süß sind die Tränen, leicht der Trübsal drang. Ja, wenn des Todes Stachel mich anficht, der Sieg ist mein, verlässt nur du mich nicht. Und bricht mein Aug, so halte dein Kreuz mir für, weist durch das Dunkel mir des Himmels Tür. Die Schatten fliehen, aufstrahlt dein ewig Licht. In Tod und Leben, Herr, verlass mich nicht.